را صدا می آید امشب، از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند. او یا کسیست که می خواند. Was ich mich irgendwie kümmert, ist, dass in der Musikszene von Iran nur zwei sehr dominante Wellen gibt. Die eine ist die Popstream, die wir auch, also die persische Version haben, und die Puristen in der traditionellen Bereich oder in der Folklorbereich. Da muss etwas dazwischen auch sein, die ich vielleicht zum Beispiel mit meinem Label das machen kann, um neue Klänge zu Publikum zu bringen. Ja, am Anfang war es schon sehr schwer. Also die Puristen waren die Majorität und die waren die, die uns irgendwie kritisierten. Aber langsam haben wir unseren Weg gefunden. Und von dieser Seite bin ich auch dankbar von meiner eigenen Familie, denn all die Künstler, die in der gleichen Generation von meinem Vater waren, die alle zusammen in Österreich zum Beispiel studiert haben, die haben mich unterstützt. Am Anfang, also seit 1979 bis Mitte 80er, vor dem Krieg zwischen Iran und Irak, da war alles sehr sonnig. Alle waren sehr lebendig, die Musikszene war sehr aktiv. Die meisten Künstler, die während der Schah-Dynastie gegen die kulturelle Strömung von Westens waren, die hatten die Freiheit, Konzerte aufzuführen, Musik zu produzieren und alles war in Ordnung irgendwie. Nach der Revolution, wegen also religiöser Regelungen, wurden Frauenstimmen verboten, also in die Öffentlichkeit zu singen. Da persische Musik irgendwie sehr, sehr abhängig von Gesang ist, das war schon ein Problem, denn unsere Kompositionen können nicht nur mit Männerstimmen weitergehen. Also wir verlieren ein Range, eine Farbe in unserer Musik. Es ist so, dass Frauen als Solo-Sängerinnen nicht erlaubt sind zu singen, aber falls sie in einer Gruppe oder in einem Ensemble oder sogar im Duett in die Öffentlichkeit Aufführungen haben, dann ist es okay, also da gibt es kein Problem. Für mich war es nie ein Problem, denn meine Musik ist normalerweise nicht so viel mit Vokalinhalt und mit komischen Texten. Das, was ich jetzt produziere oder was ich herausgebe, hat nichts mit der Politik zu tun. Also auch wenn die politische Lage in Iran nicht so heiter und gut ist, aber für mich ist es kein Problem. Was mich als ein Professioneller mehr fasziniert, ist diese Freiheit, die du in persischen Musik hast. Die persische musikalische Repertoire ist gebildet von vielen verschiedenen Ornamenten und separaten Strukturen, die sehr abhängig von der Improvisation sind. Und es ist sehr abhängig von deinen eigenen Inspirationen. Unser Land ist so breit, dass wir mit vielen Kulturen in Verbindung sind. In der Nähe von der Persischen Golf finden wir zum Beispiel im Süden von Iran afrikanische musikalische Elemente, die Beats, die Art und Weise der Gesänge, die jetzt total persisch klingen. Ein neues Bild von Iran zu geben, das ist das Wichtigste für mich. Unser Problem ist immer, dass wir uns immer erst beweisen müssen. Ich glaube, dass die meisten Leute außerhalb von Iran nicht so viel über uns wissen. Und mit diesem Weg, glaube ich, vielleicht kann man diese Kommunikation ein bisschen besser in Tune zu bringen. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی